And as a promise, tomorrow we will continue to talk. We continue to talk. Und wie versprochen, dass wir morgen weiterreden, machen wir heute weiter. Look, the whole passage is so beautiful. Der ganze Absatz ist so wunderschön. Verse 6 says, since therefore it remains that some must enter the rest. Vers 6 sagt, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen. And those who it first was preached did not enter it because of disobedience. Und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Paul, what are you talking about? Paulus, was sagst du da? Why are you saying they didn't enter because of disobedience? Warum sagst du, dass sie aufgrund von Ungehorsam nicht eingetreten sind? But just a couple of sentences before you said they didn't enter because of faith. Und ein paar Verse vorher sagst du, dass sie nicht eingetreten sind aufgrund von Unglauben. So was it unbelief or was it disobedience? War es jetzt Unglauben oder Ungehorsam? Unbelief will always result in disobedience. Unglauben führt immer zu Ungehorsam. And true faith always results in heart obedience. Und wahrer Glaube führt immer zu wahrem Herzensgehorsam. Those are fruit and root. Diese beiden sind Früchte und Wurzeln. People who don't trust God in their hearts will not obey him. Menschen, die Gott mit ihrem Herzen nicht vertrauen, werden ihm nicht gehorchen. They would have had faith that the works had been already finished. They would have obeyed and gone in and taken them. Wenn sie Glauben gehabt hätten, dass die Werke bereits vollbracht sind, wären sie eingetreten und hätten sie angenommen. You know how many times Christians focus on obedience, obedience, obedience. Wisst ihr, wie oft Christen sich auf Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam fokussieren? They don't even understand obedience is simply an expression of the unbelief of their heart. Aber sie verstehen nicht, dass Ungehorsam einfach ein Ausdruck des Unglaubens in ihrem Herzen ist. Now, I will never encourage anybody to be disobedient to God. Never. Ich werde nie jemanden ermutigen, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Niemals. A lot of the obediences that we see in the Christian life are in really nothing else in reality but dead religious works. Sehr viel Gehorsam, den wir im christlichen Leben sehen, ist in Realität nichts anderes als tote religiöse Werke. They are pharisaical Christian dead works. Es sind pharisäische tote christliche Werke. They obey the little letter of the law, but inside of their heart it's a completely different story. Sie gehorchen dem kleinen Buchstaben des Gesetzes, aber in ihrem Herzen spielt sich etwas anderes ab. So when people see them, they obey, but when nobody sees them, they do a different thing. Wenn sie von anderen gesehen werden, gehorchen sie, aber wenn sie nicht gesehen werden, machen sie etwas anderes. You really think that's the kind of obedience that God wants? Glaubt ihr wirklich, dass Gott diese Art von Gehorsam möchte? Of course not. Natürlich nicht. God wants heart obedience that comes from true heart faith. Gott möchte Herzensgehorsam, der von wahrem Herzensglauben kommt. You see, once our heart truly believes that the rest has been paid for us on the cross, then we can obey and enter into it. Sobald unser Herz wirklich glaubt, dass die Ruhe für uns am Kreuz bezahlt wurde, können wir gehorchen und in sie eintreten. But as long as we keep living in unbelief, we will not be able to obey God. Aber solange wir im Unglauben leben, werden wir nicht fähig sein, Gott zu gehorchen. So our life becomes this restless struggle, trying to religiously obey something that we can't even do. Also wird unser Leben zu einem ruhelosen Kampf, zu versuchen, auf religiöse Weise etwas zu gehorchen, das wir nicht einmal tun können. That's not what pleases the heart of God. Das gefällt dem Herzen Gottes nicht. So we have to understand that the rest is still there and it's waiting for every Christian to enter it. Wir müssen also verstehen, dass die Ruhe immer noch da ist und auf jeden Christen wartet, um in sie einzutreten. Reinhard, I'm glad you're teaching us. Reinhard, ich bin froh, dass du uns lehrst. Just keep teaching. One day I can also experience the rest. Lehr uns nur weiter und eines Tages werde ich auch ich die Ruhe erleben. Well, why don't we keep reading what the writer said? Aber warum lesen wir nicht, was der Schreiber sagt? And again in verse 7, he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time, as it has been said. In Vers 7 sagt es, bestimmt wird ein Tag, ein Heute, und sagt doch David nach so langer Zeit, wie vorher gesagt worden ist. Today, if you will hear his voice, do not harden your heart. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. So, when are you supposed to enter into the rest? Also, wann solltet ihr in die Ruhe eintreten? today. Heute. Right now. Jetzt gerade. There's no need for you to wait for another revelation, another sermon before you can enter into the rest of God. Ihr müsst nicht auf eine weitere Offenbarung oder Predigt warten, bevor ihr in die Ruhe Gottes eintreten könnt. This is the moment of entrance. Jetzt ist der Moment des Eintretens. So how do you enter? Also wie tretet ihr ein? By faith. Aus Glauben. Obedience through faith. Mit Gehorsam durch Glauben. And by watching your heart. Und indem ihr euer Herz beobachtet. Look what he says. Schaut, was er sagt. Today, when you hear his voice, do not harden your heart. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. My friend, I want to tell you something. Ich möchte euch etwas sagen, meine Freunde. That's something that I actually kind of, it didn't shock me, it surprised me, but anyhow. Es ist etwas, das mich nicht schockierte oder überraschte, aber irgendwie beschäftigt. The message of the finished work of the cross of my beloved Jesus that I preached with such a passion. Die Botschaft vom vollbrachten Werk am Kreuz meines geliebten Jesus, die ich mit so einer Leidenschaft predige. Has set hundreds of thousands, maybe millions of people all over the world free. Hat 100.000, vielleicht Millionen von Menschen auf der ganzen Welt freigesetzt. But do you know what also happened? Aber wisst ihr, was auch geschehen ist? A lot of people hardened their hearts when they heard me preach the message of the finished work of the cross. Viele Menschen haben ihre Herzen verhärtet, als sie mich das vollbrachte Werk am Kreuz predigen hörten. So what do they do? Was machen sie also? They don't enter the rest. Sie treten nicht in die Ruhe ein. They find the one little thing that they disagree with and they harden their heart and they enter never into the rest of God. Sie finden ein winzig kleines Etwas, mit dem sie nicht übereinstimmen und verhärten ihre Herzen und treten niemals in die Ruhe ein. It happens so quickly that our hearts become hardened. Es geht so schnell, dass unsere Herzen hart werden. That's why we are warned when you hear the voice of the rest of the good news. You have to quickly enter into it, otherwise your heart will become hard. Deshalb werden wir gewarnt. Wenn ihr eine Stimme über die Ruhe und die gute Nachricht hört, müsst ihr sofort in sie eintreten, sonst werden eure Herzen hart werden. There remains therefore a rest. Schaut euch Vers 9 an. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Or we continue. Morgen geht's weiter.